Das sind die aktuellen Themen. Sonderausstellung endet Sonntag, Fahrerflucht in Uchte und Schamalo im Halbfinale. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Westerner Weg in Himmelhausen werden zurzeit 5 neue Windräder gebaut. In einem eigenen Umspannwerk in Haidhüsen wird der Strom in das Netz der Avacon gespeist. In das Projekt werden rund 20 Millionen Euro investiert. Zielbetreiber ist es, bis Mitte des Jahres für alle 564 Bewohner am Netz zu sein. Die aktuelle Sonderausstellung im Nienburger Museum endet diesen Sonntag. Unter dem Titel Die Taille befasst sich die Ausstellung mit dem Schönheitsideal und dem Modediktat im Wandel der Zeit. Den genaueren Hintergrund erläutert Museumsleiterin Dr. Christina Nowak-Klimscher. Es geht in der Ausstellung ja nicht nur um reine Modeaspekte, nicht nur Darstellung von Kleidern oder Ausstellung von Kleidern, sondern es soll ja auch darum gehen, zu fragen, wie entwickelt sich Mode, wie ist Mode beeinflusst von gesellschaftlichen Entwicklungen? Wenn ein Krieg ist oder wenn ein besonderer gesellschaftlicher Einschnitt passiert, wie verändert das die Mode der Zeit? Zu einer Fahrerflucht kam es am vergangenen Samstag auf dem Parkplatz Sporthalle Kreuzkrug in Radesdorf. Gegen 1 Uhr nachts wurde ein geparkter schwarzer VW Golf im hinteren Heckbereich beschädigt. Ohne sich um den Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Die Polizei Uchte hofft nun auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Damen der SG Schamalo stehen im Halbfinale des Fußball-Niedersachsen-Pokals. Gegen den Abstiegskonkurrenten aus der Oberliga HSC Hannover reichte der SG ein 2:1. Es war zudem der erste Sieg unter Neucoach Andreas Laurin. Im Halbfinale trifft Schamalo nun auf den ATSV Schambecks Totel. Das Spiel findet am 1. Mai in Schamalo statt. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.